Abschnitt 3 aus der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Roda Roda. Die Haferlieferung. Eines Tages kam eine Kommission, bestehend aus 3 Offizieren, einem Wachtmeister und einer Stehleiter, zu Joschkele Seidenfutter nach Mikulinsche bei Tarnopol und begehrte, das Forage-Magazin zu sehen. Joschkele öffnete jammernd, der Wachtmeister stieg auf die Leiter und besichtigte eingehend den Plafond des Magazins an 20 Stellen und in allen Fugen und Ecken. Als er fertig war, salutierte er und sagte, »Herr Oberst, ich melde Gehorsams, es ist nichts.« »Hm«, rief der Herr Oberst und weidete sich an dem Anblick des geängstigten Joschkele. »Möchten vielleicht Herr Leutnant die Güte haben?« Also stieg der Herr Leutnant mit einigen Segenswünschen gegen alle Andersgläubigen auf die Leiter, pochte den Plafond von links nach rechts ab, dann von rechts nach links, hinten und vorn nichts. Der Rittmeister deutete den flehenden Blick des Obersten ganz richtig, indem er ebenfalls auf die Leiter stieg, holte mit seiner besten Olanka die Spinnweben von der Magazinsdecke, aber auch er fand nichts. Endlich der Herr Oberst selber. Er drohte zuerst dem Joschkele mit der Faust und kletterte dann. Er bohrte mit dem Finger in alle Ritzen. Er fand einen verstaubten Ritz im Plafond, den die anderen alle nicht gefunden hatten, war sehr stolz auf ihn, putzte ihn sauber aus, besah ihn so lange, bis ihm der Schmutz in beide Augen fiel. Umsonst. Die Kommission ging und Joschkele sperrte die Türe. Draußen zog er sehr tief den Zylinder und sagte, »Sie entschuldigen schon, Euer Gnaden, Herr von Oberst, bis 120 Jahre sollen sie leben und gesund sein und lauter Frat, Freude erleben. Aber was kloppen sie mir auf mein Boden herum? Das will ich Ihnen sagen, Herr Seidenfutter«, sprach der Herr Oberst und zog ein Schriftstück aus der Brusttasche. »Sie haben vor einigen Wochen im Offertwege die Fourage-Lieferung für das Ulanenregiment Nummer 9 erstanden?« »Ja, Herr von Oberst, mit 20 Hellern per Centner unter dem Marktpreis?« »Was tut dem Menschen nicht vor dem Militär, Herr von Oberst?« »Sehr schön, dass Sie Patriot sind, Herr Seidenfutter, aber die Leute glauben was anderes. Hier, lesen Sie den anonymen Brief, den ich gestern erhielt. Sie sollen, wenn der Proviantoffizier und Tierarzt den Hafer übernommen und das Magazin versiegelt haben, durch ein Loch im Plafond schlechten Hafer herunterschütten.« »Konkurrenzmanöver, Herr von Oberst, leben. Bis hund...« »Schon gut, ich weiß, wir haben uns überzeugt. Aber wir wollen ein wachsames Auge auf Sie haben. Richten Sie sich danach.« »Ich soll nix essen können, Herr Gnaden, wenn bei mir so ebbet vorkommt, Herr von Oberstleben.« 2 Tage später kam eine neue Kommission. 3 Herren, ein Wachtmeister und eine Leiter. Sie suchten wieder das Loch im Plafond und fanden es wieder nicht. Es kam noch eine 3. Kommission am Montag früh, eine donnerstags nachts, eine am Sonntagnachmittag. In der folgenden Woche gab's täglich je eine Untersuchung. Vom Regiment, von der nächstbeteiligten Eskadron, vom Verpflegungsmagazin, vom Militärstationskommando, noch einmal vom Regiment und noch einmal von der Eskadron. Immer ohne Erfolg. Dann setzte sich Joschkele Seidenfutter hin und schrieb folgenden Brief. »Lieber Schwager Ignaz Germteig, Branntweinbrennerei und Schlempenerzeugung in Tarnopol. Ich dank dir, lieber Schwager, dass du bist gewesen, so freundlich, aber fünn jetzt an, schreib K. anonyme Briefe mehr. Warum? Weil auf den letzten ist schon gar keine Kommission mehr gekommen. Jetzt kann die Konkurrenz schreiben, wenn sie will. Derweil hab ich mir schon gelost, machen das Loch im Plafond. 1000 Krise. Joschkele.« Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jessi, Tessa Roslau, im Juli 2024.